komm chill ab und lehn dich zurück. Ich tausche Bitches gegen Geld, nämlich den Heinz im Glück. Dein dreckiger Rap ist ohne jeglichen Wert. Deine Freunde retten mich wie ein Schaukelpferd. Ich bin die Nummer 1, der ist total gut, denn ich hab das Rap-Gen in meinem Blut. Bitch, warum bist du so frigide? Was willst du denn mit der Bibel? Du bist so ein Schmiss, das Weiße kommt wie ein Kinderschokoriegel. Ich hab Bock auf Kitty Klatschi, ich hab sexuelle Triebe. Meine Hose weitet sich, doch die Bitch quatscht nur von Liebe. Es ist der One, Battle Track, ich bin am Mic. Zurück in die Zukunft und jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin back, Bitch, back, Bitch, hör genau hin. Ich schmeiß die Beats in den Raum und dir flattert das Kinn. Das ist das Experiment. Was sie bloß, wenn du mein Kind hast. Mit der Zunge dreh ich deinen Kitzler wie ein Windrad. Deine Muschi öffnet sich so wie der Sesam bei Sinbad. Oh, keine Frau hält es lange mit mir aus. Nein, keine Frau lässt nicht breitbeinig mein Haus. Ich schreibe Texte nur aus Langeweile. Ich ziehe deinen Kitzler lang und spiele drauf Geige. Du regst dich auf, deine Freundin ist verklemmt. Deswegen fick ich dich nur mit einer, sondern ein ganzes Sortiment. Ich weiß, ich hab deinen Kopf. Bitches hören meinen Rap und ihn vibriert der Slip. Es ist der One, Battle Track, ich bin am Mic. Zurück in die Zukunft und jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin back, Bitch, back, Bitch, hör genau hin. Ich schmeiß die Beats in den Raum und dir flattert das Kinn. Das ist das Mann. Ich höre deinen Rap und denk an flüssigen Stuhlgang. Deine Freundin sagt, du bist im Bett ungeschickt, oh. Du kriegst deine Fort nicht zurück, nein. Ich experimentiere mit der Stimme, mit den Beats und du mit tote Tiere. 2009, das ist das Experiment. Rick is back, Bitches, verpeilt und ungehemmt. Es ist der One, Battle Track, ich bin am Mic. Zurück in die Zukunft und jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin back, Bitch, back, Bitch, hör genau hin. Ich schmeiß die Beats in den Raum und dir flattert das Kinn. Das ist das Experiment. Experiment. Experiment.